Halt mich fest in der Blütenzeit, in der frühen Zeit. Wenn mir unters korrekte Haar gleich eine Sehnsucht schneit, ja dann halt, halte mich fest, bis sie uns wieder verlässt. Halt mich fest in der Erntezeit, in der reichen Zeit. Wenn mir Brüste so prall und schwer winken aus manchem Kleid, ja dann halt, halte mich fest, bis sie uns wieder verlässt. Halt mich fest, ehe ich was Falsches tu. Halt mich fest, hab noch zwei Augen, du. Halt mich fest, ich bereue zwischen Gier und Verzicht meine Träume. Was Falsches tu, halt mich.